Fest. Der Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Mein Name ist Tobias Stephan, auch bekannt als Extra Tobi, und ich bin im Moment zusammen im Aufnahmeraum Krähennest im Mumble mit dem Radbert und dem fairen Pirat Harald. Wir treffen uns heute Abend, um über eine Liquid Feedback Initiative zu sprechen, die wir gemeinsam noch mit einigen anderen anberaumt haben. Und wir sprechen jetzt gerade darüber oder haben schon darüber gesprochen, dass es da verschiedene Meinungen dazu gibt, ob man das machen sollte oder ob man das lassen sollte. Aber zuerst bitte ich dich, Radbert, mal eben zusammenzufassen, was denn diese Initiative überhaupt bewegen soll. Ja, wie ich ja auch schon auf der Nordrhein-Westfalen-Liste geschrieben habe, sind wir unzufrieden damit, wie sehr sich die Abgeordneten der Piratenfraktion im Landtag bislang für die Belange der innerparteilichen Transparenz und der Beteiligung des Landesverbands engagiert hat. Wir machen das insbesondere an zwei Vorgängen fest. Zunächst mal die Sache mit der Strafanzeige, die ja seinerzeit auch in nicht öffentlichen Diskussionen lange diskutiert wurde, bevor es dann dazu gekommen ist, ohne beispielsweise auch nur mal NAKA-Innenpolitik da einzubinden, geschweige denn den Landesvorstand. Und jetzt schon wieder die Sache mit dem Änderungsantrag zum Nichtraucherschutzgesetz, der auf genau die gleiche Weise im Prinzip zustande gekommen ist. Dahinter stehen auch Sachen wie von Woche zu Woche frustriertere Sprüche von unserem Landespressesprecher Achim, der sich die Hacken wundtelefoniert, um irgendwie Informationen zu bekommen. Und es ist einfach mal so, als Pressesprecher kann man seinen Job nicht vernünftig machen, wenn man nicht rechtzeitig die Infos bekommt und wenn andere Leute widersprüchliche PMs raushauen. Ne? Und mehr will der im Grunde nicht. Der will seinen Job ordentlich machen. So, und aus diesem Grunde, weil wir finden, dass sich da jetzt was ändern muss, nachdem es da letztes Mal schon immer hieß und nachdem es immer wieder heißt, ja, wir brauchen noch ein bisschen mehr Zeit und ja, ist jetzt unglücklich gelaufen, möchten wir jetzt anregen, dass jetzt wirklich, aber ganz zeitnah, ein Prozess einsetzt, wo Strukturen geschaffen werden, wo Absprachen getroffen werden, die dann auch eingehalten werden. Und darum haben wir halt mal diese Initiative gestartet, wo wir einfach mit ein paar Leuten uns zusammengesetzt haben, reingeschrieben haben, was wir uns vielleicht so vorstellen, wie sich das in Zukunft gestalten könnte. Und das kann sich jetzt jeder durchlesen. Ich hoffe, dass da viele Anregungen kommen. Dafür haben wir die Shownotes, damit wir dahinter eintragen, wie man zu der Liquid Feedback Initiative kommt. Und jetzt einfach wichtig zu sagen, dass jetzt hier auch die Anwesenden daran beteiligt sind an der Initiative und auch noch viele, viele andere, auch vom Landesvorstand sind einige dabei. Aber Ziel der Initiative ist definitiv nicht, jetzt hier ein Geschütz gegen die Fraktion aufzufahren. Es geht nicht darum, die Leute alle extrem unter Druck zu setzen, sondern es geht darum, ein Signal zu setzen und die Basis zu befragen und festzustellen, wie wir uns Transparenz innerhalb der Fraktion vorstellen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Es ist in der Initiative ja umrissen. Wollen wir volle Transparenz oder ist vielleicht eine nachträgliche Aufzeichnung eine Variante? Was auch immer. Und wichtig ist auch, die Initiative, wie sie da drin steht, die ist ein Diskussionsbeginn und bedeutet für diejenigen, die sich dafür interessieren, das sollte eigentlich jeder Pirat tun, jeder ist in der Lage zu sagen, ich bin mit der Begründung nicht einverstanden, ich bin mit der Ini nicht einverstanden, ich stelle mir das anders vor, ich wünsche volle Transparenz, das gibt die Ini nicht wieder, macht alternative Anträge, diskutiert und auch adressiert an die Abgeordneten, die sich natürlich da auch beteiligen sollen und sagen sollen, pass mal auf, wir haben folgende Erfahrung gemacht und aus diesen oder jenen Gründen funktioniert euer Transparenzwunsch nicht. Genau, und was ich dazu sagen möchte, hier der faire Pirat Harald, wir hatten ja über diese Themen jetzt schon im Prinzip seit vielen Wochen diskutiert und diese Woche ist es eben sozusagen nochmal sehr hochgekommen nach der Sitzung, wo es um dieses Nichtraucherschutzgesetz ging, die eben nicht öffentlich gelaufen ist, und dann war erst die Überlegung dazu, vielleicht einen öffentlichen Brief zu schreiben, einen offenen Brief zu schreiben, aber das ist natürlich immer eine Geschichte, die erstmal genau das beinhaltet, dass sie eben ein Diktum ist, was dann höchstens auf Mailinglisten oder auf Twitter diskutiert wird. Und Liquid Feedback scheint uns dann tatsächlich eine Plattform zu sein, auf der man dieses Thema zumindest allgemein ja, allgemein erreichbar für die Piraten auch jetzt einstielen kann, weil die Mailinglisten und so weiter, da ist immer gibt es diese und jene Mailinglisten, der eine hat die abonniert, der andere nicht, und Liquid Feedback sind immerhin viele Piraten drin, und es ist eine Sache, wenn wir die jetzt über die diversen Wege auch ankündigen, ist es eine sehr gute Position, um das öffentlich und mit möglichst vielen Piraten zu diskutieren. Jetzt haben wir ja schon den einen oder anderen Kritikpunkt gehört. Ein Kritikpunkt, der mir immer wieder zugetragen worden ist, nehmen wir an, rein hypothetisch, und das ist jetzt nicht meine Forderung, sondern rein hypothetisch, es stellt sich raus, Piraten wollen volle Transparenz, es muss alles öffentlich sein, bis auf persönliche Daten, es gibt keine politische Strategie, weil es schon eine extreme Position ist, nehme ich das als Beispiel. Natürlich ist das wäre das ja kein einklagbares Ergebnis, aus zwei Gründen. Die war jetzt auch nicht juristisch gemeint, sondern hundertprozentig bindend kann auch das nicht sein. Denn zum einen haben wir ja Liquid Feedback mit der Anzahl der Leute. Die Kritik ist natürlich auch berechtigt, die da abstimmen können. Das ist ein Problem. Und das zweite ist natürlich, dass gesagt wird, die Leute werden, die Abgeordneten, die sich nicht daran halten wollen, werden ihre Absprachen, ihre intransparenten Absprachen, die es ja offensichtlich gibt, halt auf dem Flur machen. Ich glaube, dessen sind wir uns bewusst. Aber der Unterschied ist dann, dass der Wille der Basis durch eine Definition von Transparenz, die man im Laufe der Zeit weiterentwickeln und verbessern kann, festgelegt ist. Und alles das, was dem zuwiderhandelt, ist ein Verstoß gegen den Wunsch der Basis. Das kann man weiter, kann man nichts dazu sagen oder verhindern. Aber es ist sicherlich meiner Meinung nach bisher der beste Weg. Ja gut, Verstoß gegen die Basis würde ich jetzt nicht so... Gegen den Wunsch der Basis. Ja, also eben mit... Es ist dann aber eben sozusagen ein Ignorieren oder eben ein Nicht-Wahrnehmen dieses Wunsches der Basis. Und was ich mir eben wünschen würde, ist, dass das dazu führt, dass dieses Thema einfach in der Präferenz nochmal neu hochgesetzt wird und dass eben die 20 Piraten wirklich alle anwesend in einer oder auch mehreren Fraktionssitzungen das auch öffentlich diskutieren, damit eben die Basis eine Möglichkeit hat, zu sehen, wie eben diese exponierten Piraten im Landtag dieses Thema dann auch ernst nehmen und wie sie damit umgehen. Und ich möchte dazu sagen, man kann sich ja über die verschiedensten Formen unterhalten. Beispielsweise haben wir ja auch in der Initiative den Vorstand ganz stark reingebracht. Das heißt immer, und es ist ja auch wohl auch quasi qua Satzung so, der Vorstand habe nur Verwaltungsaufgaben. Aber es ist auch klar, dass Leute nicht in den Vorstand gewählt werden, wenn sie nicht einen relativ breiten Support genießen bei der Basis. Und es ist auch ganz automatisch so, qua Vorstandsamt, hat man irgendwo auch Gewicht und hat das Wort Gewicht, und die Leute vertrauen vielleicht auch dem Vorstand auf einer relativ breiten Ebene. Und wenn dann wenigstens schon mal der Vorstand eingebunden wird in politisch sensiblen Situationen, wenn die auch mal gefragt werden um ihre Meinung, bevor es zu sowas kommt, wenn auch der Pressesprecher mal rechtzeitig informiert wird und nicht erst, wenn Fakten geschaffen wurden und womöglich schon eine Widersprüchdebatte also auch gelaufen ist oder zumindest vorformuliert ist, die man sich dann in die Tonne werfen kann, dann wäre schon viel gewonnen. Sollen wir denn vielleicht noch ein paar Kritikpunkte ansprechen, die uns zugetragen worden sind? Ja, ich denke mal, wichtig ist vielleicht an dieser Stelle und dann am Ende nochmal, wir fordern wirklich alle Piraten auf, sich mit dieser Liquid Feedback Initiative zu beschäftigen und auch sich eben in diesem Bereich der allgemeinen politischen Themen auch dann einzutragen, damit eben auch diese Grundgesamtheit derer, die sich damit befassen, eben auch möglichst groß ist. Und deswegen ist ja wichtig zu sagen, dass die Initiatoren dieser Initiative nicht erwarten, dass diese Initiative genau so erfolgreich ist. Das ist nicht wichtig. Wichtig ist, dass die Basis zusammen mit der Fraktion zu einem Ziel kommt. Deswegen nochmal meine Frage. Sollen wir die Kritikpunkte, die uns vorhin noch zugetragen wurden, nochmal einfach mal anführen, ohne Namen zu nennen? Das können wir durchaus tun, ja. Also vorhin ist gesagt worden, dass wir einen unglaublichen Druck aufbauen würden, und der Druck würde ausgerechnet die Fraktionsmitglieder treffen, die Es wird ausgerechnet die Fraktionsmitglieder treffen, die eigentlich eher den Transparenzwunsch haben und nicht diejenigen, die ihn nicht haben, also die dann eher schon in die Richtung Transparenz laufen. Und der Wunsch, der dann an uns herangetragen worden ist, wäre dann ja schlussendlich die Initiative nicht zu starten, sondern die Abgeordneten, von denen wir glauben, dass sie diesen Transparenzwunsch nicht erfüllen wollen, dass wir die einzeln ansprechen, einzelne Gespräche führen. Ja, ich würde mal einzeln ansprechen, ist zusätzlich sicherlich auch noch sinnvoll, auf jeden Fall. Aber es geht ja jetzt darum, es wirklich auf eine möglichst breite Basis zu legen und im Endeffekt wirklich alle anzusprechen. Und ich denke auch, dass da ja alle 20 Piraten im Landtag genauso Basispiraten sind, sind sie natürlich auch alle mit eingeladen. Und es ist im Endeffekt eine grundsätzliche Diskussion, die jetzt mal offensichtlich öffentlich wird, eben an einer ganz exponierten Stelle, dem Liquid Feedback. Und habe ich schon gesagt, das ist die Initiative I-208, nur damit ihr sie auch findet. Die werden in den Shownotes verlinkt und da kommt jetzt auch noch ein Punkt dazu. Am 3. Oktober, Mittwochabend, 20.30 Uhr, veranstalten wir im Krähennest eine Diskussionsrunde, wozu alle eingeladen sind, die einfach mitsprechen möchten. Wir hoffen natürlich auf rege Beteiligung. Das hätte dann zur Folge, dass wir auch eine Rednerliste führen müssen, weil hoffentlich viele Piraten da sind. Mit Piraten sind natürlich gemeint sowohl Mitglieder des Landtags, als auch eben Basispiraten, die alle ihre Meinung zum Thema Transparenz eben abgeben. Was der Abend aber nicht leisten soll, ist eine Diskussion über die Folge 241, nämlich die ÖA-Sitzung von Dienstag. Das wollen wir da nicht nochmal aufrollen. Das ist nicht Sinn und Zweck der ganzen Aktion, sondern Sinn und Zweck ist tatsächlich nachzuschauen, welche Transparenz wünschen wir Piraten uns und welche Transparenz, was sagen die MDLs dazu? Welche Argumente kann ein MDL bringen aus der Praxis, um zu sagen, hey, die Transparenz mit den 100%, die können wir aus welchen Gründen auch immer nicht leisten. Und das ist ja eigentlich genau das, was wir brauchen. Wir als Basis müssen dann vielleicht entweder sagen, nö, wir finden doch, dass es geht, oder aber da müssen Abstriche gemacht werden. Es stimmt, dass wir sicherlich nicht das tatsächliche Tagesgeschäft im Landtag kennen. Das machen die 20 Piraten, können das besser und die Mitarbeiter sicherlich auch, weil sie nun mal jeden Tag da sind. Nichtsdestotrotz besteht ja auch die Furcht der Basis, dass es darauf hinausläuft, dass wir auf Politik 1.0 zurückfallen, weil uns gesagt wird, das geht jetzt alles gar nicht, so läuft das Politikgeschäft. Wir müssen nicht öffentlich agieren, zum Beispiel. Ja, also wie gesagt, auch dazu sind alle eingeladen, nächsten Mittwoch zu dieser Diskussion. Und ich denke, einfach auch aus Gründen der Praktikabilität sollten wir diesen Podcast nicht zu lang machen, sondern einfach jetzt nochmal darauf hinweisen, das ist im Bereich allgemeine innerparteiliche Angelegenheiten. Und da ist eben jetzt, sind alle aufgerufen, in diesen Bereich auch des Liquid Feedback mit einzusteigen. Soweit die Worte der Lesung. Bitte, Radbert, ich habe dich nicht verstanden. Nochmal. Ich sagte, soweit die Worte der Lesung. Soweit die Worte der Lesung. Amen. Ich danke euch beiden. Hier endet the lesson. Und wir können das ja vielleicht im Raumkrähennest allgemein noch ein bisschen fortsetzen, sodass jeder hier reden kann. Alles klar. Tschüss. Intro und Outro Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Podcast jetzt abonnieren unter krähennest.piratenpartei-nrw.de.